Übung 4. Telefonnummern. Hören Sie und notieren Sie die Namen und Telefonnummern. Fessner, Friedrich, A. Umlaut, Doppel-Samuel, Nordpol, Emil, Richard. Telefon 34 0 125.